Von nun an reiste Bastian in Xayides Sänfte weiter. Sie hatte ihm sogar angeboten, auszusteigen und zu Fuß nebenher zu gehen, um ihm alle nur erdenkliche Bequemlichkeit zu verschaffen, aber das hatte Bastian nicht von ihr annehmen wollen. So saßen sie nun also zusammen in der geräumigen Korallensänfte, die sich an die Spitze des Heerzuges setzte. Bastian war noch immer ein wenig verstimmt, auch Xayide gegenüber, die ihm ja den Rat gegeben hatte, sich von der Mauleselin zu trennen. Und Xayide hatte das sehr bald heraus. Seine einsilbigen Antworten ließen keine rechte Unterhaltung zustande kommen. Um ihn aufzumuntern, sagte sie heiter: »Ich möchte dir ein Geschenk machen, mein Herr und Meister, wenn du die Gnade haben willst, es von mir anzunehmen.« Sie zog unter den Sitzpolstern ein äußerst kostbar verziertes Kästchen hervor. Bastian richtete sich erwartungsvoll auf. Sie öffnete es und holte einen schmalen Gürtel daraus hervor, der wie eine Art Kette aus beweglichen Gliedern bestand. Jedes Glied und auch die Schließe waren aus klarem Glas. »Was ist das?« wollte Bastian wissen. Der Gürtel klirrte leise in ihrer Hand. »Es ist ein Gürtel, der unsichtbar macht. Doch du, Herr, musst ihm seinen Namen geben, damit er dir gehört.« Bastian betrachtete ihn. »Gürtel Gemal«, Xayide nickte lächelnd. »Nun gehört er dir.« Bastian nahm den Gürtel entgegen und hielt ihn unschlüssig in der Hand. »Willst du ihn nicht gleich einmal ausprobieren, um dich von seiner Wirkung zu überzeugen?« Bastian legte sich den Gürtel um die Hüfte und fühlte, dass er wie angegossen passte. Allerdings fühlte er es nur, denn er konnte sich selbst nicht mehr sehen, weder seinen Leib noch seine Füße noch seine Hände. Es war ein höchst unangenehmes Gefühl, und er versuchte, die Schließe gleich wieder zu öffnen. Doch da er weder seine Hände noch den Gürtel mehr sehen konnte, gelang es ihm nicht. »Hilfe!« stieß er mit erstickter Stimme hervor. Er hatte plötzlich Angst, nie wieder diesen Gürtel Gemal abstreifen zu können und für immer unsichtbar bleiben zu müssen.